Wir machen weiter mit, wie erkenne ich Gottes Plan für mein Leben? Ja, genau. Astrid ist heiß, wobei, wie immer. Aber bevor wir neu reinsteigen, nochmal ganz kurz zur Wiederholung, was wir uns schon angehört haben. Danke. Wir haben uns angehört, dass es letztendlich eine primäre Berufung gibt für jeden Christen, ja, dass wir in der Liebe leben, dass wir einen Missionsbefehl haben, ja, dass wir in die ganze Welt hinausgehen dürfen, dass wir die Menschen zu Jüngern machen dürfen, dass wir sie taufen dürfen im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, also im Namen von Jesus, dass wir die Kranke heilen dürfen, dass wir die Toten auferwecken dürfen, dass wir die Aussätzigen gesund machen dürfen, Dämonen austreiben, ja, ich glaube, habe ich fast alles. Die Toten habe ich die schon, also die wecken wir sonst nochmal auf. Genau, kann man nicht oft genug machen. Und dass wir da dafür letztendlich Kraft empfangen haben und dass wir es tun sollen, ja, ohne Gegenleistung in Anführungszeichen, genau, weil, ja, Jesus hat uns damit ausgestattet und Jesus hat gesagt, geht hinaus und tut das. Wir haben uns angeguckt, dass wir nicht einfach rausgehen in den Friedhof und alle aufwecken sollten, sondern dass wir geführt vom Heiligen Geist hier auch agieren dürfen in unserer Berufung, in unserer primären Berufung, aber auch in unserer persönlichen Berufung. Persönliche Berufung haben wir uns angeschaut. Wir haben ja letztes Mal so ein Papier ausgefüllt letztendlich, was unsere Leidenschaft ist, was unsere Gaben sind und so weiter und sind da näher auf unsere persönliche Berufung auch eingegangen und wir haben uns auch angeschaut, dass Gott das in uns hineingelegt hat. Also jeder von uns hat verschiedene Leidenschaften, Gaben, das, was er gut kann, das, was ihm Spaß macht und auch seine Lebenserfahrung, das haben wir uns angeschaut. Also wenn du mal durch Herausforderungen gehst oder auch so ein einschneidendes Erlebnis auch positiv in deinem Leben hattest, dass das nicht durch Zufall ist, sondern dass du auch geformt wirst bei dem Ganzen. Genau. Und heute wollen wir ein bisschen tiefer, heute wollen wir uns anschauen, wie unsere Berufung sichtbar wird. Genau. Einige von uns, höre ich immer mal wieder, also jetzt wahrscheinlich nicht die, die hier sitzt, aber Christen, formuliere ich es mal so, warten noch auf den großen Ruf von oben. Oh du Christian, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der perfekte Moment und jetzt solltest du loslegen, ja. Kann passieren, muss aber nicht passieren. Also ich sag mal, der normale, in Anführungszeichen, Weg ist, oder letztendlich ist es ein Weg, Gott arbeitet mit uns. Gott gibt uns vielleicht schon, auch im Kindesalter vielleicht auch schon, dass du hast, ja, das ist vielleicht meine Berufung, aber das hast du, wir haben es vorher auch gehört, muss auch innerlich sein. Also es kommt letztendlich auch von innen heraus. Gott hat es in dich hineingelegt. Gott hat es in dein Herz hineingelegt. Und er spricht vielleicht auch, war mal auch vorher gehört, durch einen Traum und so weiter. Aber es ist letztendlich aus dem Inneren heraus. Und es ist auch nicht gleich, ja, wenn dich Gott berufen hat, kommen wir auch später nochmal drauf, mit 6 Jahren, du gehst nach Afrika, ja, wirst du wahrscheinlich nicht mit 7 nach Afrika gehen und dort alle bekehren, sondern es ist ein Weg dorthin. Und Psalm 119, 105 heißt auch, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also auch hier wird nochmal deutlich, wir haben einen Weg, wir haben einen Lauf zu gehen. Das Wort Gott, letztendlich Gott leuchtet uns auch voraus. Und wir sollen den Weg auch gehen, ja. Also geführt vom Heiligen Geist, also Stillstand wäre auch verkehrt. Jetzt weiß ich nicht wie oder wo oder was, sondern mit dem Heiligen Geist gehen wir und das Wort leuchtet uns und so wird's Licht auf unserem Weg. Und wenn du Licht hast, ist es super, weil dann läufst du nirgends dagegen. Du siehst, wohin du läufst, ja. Manche sagen, sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht und wenn es dann noch dunkel ist, läufst du garantiert mal gegen einen Baum. Aber wenn das Licht scheint, wenn es hell ist, dann siehst du die Bäume und du gehst den Bäumen aus dem Weg und du kommst durch den Wald. Und so ist es hier letztendlich auch. Gott hat in dich alles hineingelegt. Er hat eine Leidenschaft in dich hineingelegt. Er hat die primäre Berufung letztendlich, die er uns gegeben hat. Er hat uns Gaben gegeben, Lebenserfahrung. Und wenn wir jetzt weitergehen auf diesem Weg, leuchtet er uns, er schleift uns, er formt uns, sodass wir dann wirklich, wenn du diesen Ruf hast, dann in Afrika wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich landest, wenn du diesem Weg folgst, zu 100% dort landest und Menschen zu Jesus bekehrst. Genau. Gott gibt auch das ist ein Punkt, wo ich gerne ansprechen will, Gott gibt einem meist auch nicht den ganzen Weg auf einmal. Also er macht es etappenweise. Ich weiß nicht, wie ihr oder wie eure Erfahrung da ist, aber ich glaube nicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten Fällen du nicht genau dein ganzes Leben kennst, was du jetzt von Anfang bis Ende machen wirst, sondern Gott offenbart dir eins nach dem anderen. Ich glaube auch, wir wären überfordert, wenn wir schon wüssten, mit 60, 70 mache ich noch das oder jenes oder mit 60, 70 bin ich vielleicht schon gar nicht mehr hier, je nachdem. Ne? Oder du sagst, oder er sagt, du wirst 120 und du denkst, ja, wenn ich in die Welt hineingucke, will ich überhaupt 120 noch werden? Es kann dir vielleicht auch in dem Moment, wo du stehst, vielleicht bist du auch nicht im Wort genau, also so noch zu diesem Alter vielleicht auch nicht so gegründet, ja, wie du es vielleicht jetzt bist. Es kann dir auch Angst machen. Wow, ich muss dahin, ich muss das mal tun. Ja, wenn mir jemand gesagt hätte mit 10 Jahren, du würdest jetzt, was weiß ich, vor 500 Leuten oder 300 Leuten sein und predigen, hätte es mir vielleicht auch Angst gemacht und ich hätte vielleicht auch gesagt, will ich vielleicht auch gar nicht. Gott weiß ganz genau, was er uns zumuten kann zu diesem Zeitpunkt, und was wir tun dürfen, ist einfach voller Vertrauen weitergehen. Und ja, vielleicht ist es in deinem Herzen auch da mal reinzugehen, aber Gott zeigt dir genau so viel, wie du ertragen kannst, aber auch, dass er dich herausfordert. Es ist auch nicht so, oh, das ist ja langweilig, Herr, jetzt 500 Leute, ne, das ist ja Kinderfasching, ich will viel, viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr, ja. Er weiß schon, wo er dich herausfordern kann, und er weiß aber auch, wo auch bei dir die Grenze ist, wo er nicht überschreitet, damit es nicht in die andere Richtung geht. Und es ist das Tolle an unserem Papa, der kennt uns so super gut und er kennt uns so genial, dass er uns genau das auch immer wieder offenbart, was wir brauchen, um weiterzukommen, dass wir nicht stillstehen, aber uns auch nicht überfordert, dass wir automatisch zurückgehen, wenn wir sagen, ey, nee, sorry, das ist mir zu viel. Ja. Und deswegen dürfen wir uns da auch einfach drauf vertrauen und unser Vertrauen letztendlich auch darauf legen, dass es Gott einfach super gut macht. Du willst vielleicht heute schon nach Afrika und 1 Million Leute bekehren. Ist super, wenn es in deinem Herzen ist. Aber glaub mir, der richtige Zeitpunkt legt Gott fest, weil sonst geht's nach hinten los. Es gibt auch viele, wenn man die Bücher liest, Gottes Generäle, ja, wenn man da ab und zu reinguckt, da denkt man, oh, ja, es sind doch eigentlich deine Generäle, es sind ja Gottesmänner, ja, und ab und zu denkt man sich, puh, was da ab und zu abgelaufen ist auch, ja, vielleicht ist da das ein oder andere auch ein bisschen schief gelaufen. Ich weiß es nicht, will ich auch gar nicht urteilen in irgendeiner Form, aber ab und zu sind schon ein paar Brocken, wo ich mir gedacht habe, krass, was die da alles mitgemacht haben oder dann auch daraus vielleicht auch geworden ist. Deswegen, für uns ist es wichtig, einfach mit dem Heiligen Geist zu gehen. Das Wort ist unsere Grundlage, es leuchtet uns, ja. Wenn du heute sagst, hey, ich baue jetzt hier, was weiß ich aus, und ich bin jetzt auf einmal Jesus, weil ich so toll bin, weil Gott dich so gesalbt hat und ausgerüstet hat, ja, gab es auch den einen oder anderen in der Vergangenheit, der in diese Richtung gegangen ist, dann passt es einfach nicht mehr mit dem Wort Gottes überein. Dann ist da irgendwie was viel schief gelaufen. Und deswegen, wir lassen uns leiten vom Heiligen Geist. Gott formt uns. Wir sollten uns auch immer die Zeit nehmen, wo Gott auch der Meinung ist, dass wir sie brauchen. Auch wenn du den Ruf heute hast. Ja, ich habe auch schon Leute erlebt, die haben in ihrem Herzen wegzugehen, ins Ausland zu gehen. dann heißt es nicht, ich muss gleich morgen den nächsten Flieger schnappen und los, sondern es heißt einfach auch, ich sollte mir vielleicht auch mal nochmal mit meinem Leiter das abklären, ich sollte das auch nochmal nachfragen, ich sollte innerlich wirklich die Dinge und sollte auch meine Umstände links und rechts mal nochmal abklären, ob das alles so wirklich im Sinne Gottes ist. Und wenn es dann so ist, dann los, dann keine Frage, ja, dann ist es auch von Gott. Wenn du aber dann doch nicht den inneren Frieden hast oder wenn ein paar Sachen einfach dagegen sprechen, dann geh lieber noch mal ins Gebet. Weil zu vorschnell ist nichts, zu langsam ist aber auch nichts. Ja, also wenn du bis 80 wartest, bis du irgendwie dann mal loslegst, ja, kann Gott noch was Großes draus machen, keine Frage, kennen wir auch, ja, dann spreche ich einfach mal. Bei 100 solltest du dir mal langsam überlegen, ob jetzt nicht doch mal losgehen solltest. Ja? Also ich will nicht sagen, dass es ein zu spät gibt, aber ein zu spät gibt es in der Form, wenn Gott eigentlich schon 5-mal gesagt hat, komm, jetzt leg mal los und du immer noch auf deinem Stuhl sitzt und wartest, bis Gott irgendwie 1000 Engel schickt, die sichtbar erscheinen und dir eine Lobhymne singen, dass du jetzt endlich oder dich rausbegleiten zu deiner Tür, ja, jetzt geht's mal raus. Nee. Deswegen ist es so wichtig, auch hineinzuhören. Was ist in dir drin? Es ist auch wichtig, den ersten Schritt aufs Wasser zu gehen und mal loszulegen. Und einfach mal zu tun und Gott setzt den einen Weg, also Gott setzt das eine auf das andere. Das heißt, wenn du mal losgegangen bist, dann merkst du schon, wie Gott weitergeht, wie Türen sich öffnen, wie vielleicht andere Türen sich schließen. Du wirst merken, wo du mehr reinkommst, wo du vielleicht weniger reinkommst, aber du musst da dafür was tun, du musst losgehen. Und das ist das Wichtige. Berufung an sich wird nicht im Nachdenken sichtbar, sondern Berufung wird im Handeln sichtbar. Wenn du auf deiner Couch sitzt den ganzen Tag und nachdenkst, was meine Berufung ist, dann sitzt du da wahrscheinlich ein paar Jahre. Ja, und 20 Jahre später denkst du dir immer noch, was ist meine Berufung? Das wird nichts. Ja. Deshalb, genau, in die Gemeinde. Du erfährst Gottes Führung, indem du anfängst zu gehen. Unser Pastor Georg sagt immer, wenn du starten möchtest, dann fang halt irgendwo mal in einem Dienst an. Wenn du anfangen möchtest zu predigen, Prediger zu werden, dann wirst du aus meiner Sicht nicht gleich hier vorne stehen und predigen, sondern du wirst irgendwo mal in den Dienst anfangen und weiterkommen. Ich selber zum Beispiel, ja, auch wenn ihr es vielleicht nicht mehr vorstellen könnt, ich habe nicht hier vorne angefangen. Ja, ich habe einen Kinderdienst angefangen. Ich habe einfach mal bei Kindern gepredigt. Ich war am Intensivabend, habe immer wieder gepredigt. Also ich habe auch nicht gleich, der Pastor kam nicht, wo ich jetzt hier in der Tür reingekommen bin, hat ich gesagt, boah, Christian, genau auf dich habe ich gewartet, ja. Dich hat ja Gott geschickt und ab sofort predigst du hier vorne. War nicht der Fall. Wäre ich wahrscheinlich auch überfordert gewesen bei dem Ganzen. Auch bei mir war es ein Weg. Gott hat mich geformt. Gott hat mich gelehrt. Ich habe immer wieder Feedback auch bekommen. Was kann ich besser machen? Ich kriege heute noch Feedback. Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Aber es ist auch gut so. Ja, wenn keiner mehr was sagen würde, wenn ich kein Feedback mehr kriegen würde, wenn Gott mich nicht weiter, das wäre ja langweilig und vor allem würde ich mich auch nicht mehr verbessern und ich würde auch nicht tiefer reingehen. Und mein Herz letztendlich ist, ich möchte tiefer reingehen, ich möchte weiter reingehen, ich möchte die Räume, die ich noch nicht kenne, möchte ich, dass sie sich aufschließen. Ich möchte mehr vom Himmel hier auf die Erde bringen. Ich möchte mehr das, was Jesus hat, möchte ich euch geben. Das ist letztendlich mein Herz, meine Ausrichtung und dafür, das kann ich nicht aus mir heraus. Das kann ich auch nicht alleine, ne? Weil ich denke mir dann, das ist mir, ja, ich darf sagen, das ist mir zuletzt passiert, ja, da schreibt der Pastor dann eine Mail und sagt, wenn ihr wieder predigt, passt mal auf eure Füllwörter auf. Ja? Und ich dachte, Füllwörter, na Füllwörter. Ja? Danach habe ich meine Predigt angehört. Ich glaube, ich habe 1000 Jahres gehabt mit meinen Füllwörtern. Das meine ich. Wir wachsen, und wenn mir das keiner sagt oder keiner irgendwie mal einen Anstoß gibt, dann denkst du, ja, es läuft ja alles gut, ist ja alles super. Aber du brauchst es von außen, du brauchst Leiter, die dir das sagen, du brauchst Führung letztendlich durch den Heiligen Geist, durch Gott, und Gott letztendlich dann wiederum durch Leiter, wo du sagst, ja, was kann ich denn noch besser machen? Wie wird es denn noch besser? Und so braucht jeder von uns, der auch in Dienst reingeht, braucht eine Führung. Und das ist das Schöne an der Gemeinde. Letztendlich, bloß wenn man mal sagt, hey, das war vielleicht nicht so okay, ja, oder das eine hast du gut gemacht, das andere könntest du vielleicht noch besser machen, ist es nicht Kritik, und ich sage gleich, boah, jetzt höre ich auf, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ne? Ja, Füllwörter, ja, super, ja, ne? Jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, ja? Also, ja, ist jetzt mir schlimm, wenn ich sage, ja, ist ja was Positives, und jetzt kommt er mir mit Füllwörter, ja? Nein, also. Versteht ihr auch in eurem Dienst, wenn euch euer Leiter oder derjenige, der den Dienst leitet, mal einen Tipp gibt, dann ist es also hier in keinster Weise böse gemeint, sondern dann ist es einfach zur Auferbauung, zum Besserwerden. Er möchte euch anspornen, letztendlich besser zu werden und noch tiefer reinzugehen. Und das finde ich auch so cool hier an dieser Gemeinde. Glaubt mir, ich war schon in anderen Gemeinden. Da ist mir mal eins passiert. Da habe ich mal für so einen kleinen Jungen gebetet, und der hätte eine OP gebraucht, und dann habe ich für den gebetet, und dann ist der geheilt worden. Ja, war super. Ja, letztendlich der Junge hat sich gefreut, alle anderen haben sich nicht gefreut. Ja, weil wie kann es sein, dass der jetzt betet? Der ist ja noch nicht mal in der Leitung in Anführungszeichen so gewesen. Ja, und da ist jetzt ein Wunder passiert. Ich habe richtig, also mehr oder weniger Ärger bekommen, und ich habe das Verbot bekommen, mehr oder weniger, dass jetzt Leute bei mir anrufen dürfen und ich für sie beten darf. Ja? Und das ist niedrig halten, das geht gegen das Wort Gottes letztendlich auch. Und deswegen, wo ich hierher gekommen bin, ich war erstmal komplett perplex und verblüfft, ja, wo ich das so von unseren Pastoren, diese Mentalität letztendlich auch mitbekommen habe, sie wollen einen hochheben, ja, sie wollen nicht das Schlechte, sondern, ja, da wird gebetet, dann wird das Zeugnis auch noch vorgelesen, weil jemand anders auch noch geheilt hat, ne? Ging bei mir erstmal nicht in den Kopf rein, das ist einfach, ja, für uns ist es jetzt normal, aber es ist nicht überall normal, glaubt mir, dass es, na, da gibt's ganz viele menschliche, Tendenzen, ja, Eigenschaften, wie man es auch lernt, oder ja, wo die Leiter dann einfach das klein halten wollen, weil sie einfach groß werden wollen. Und das ist bei uns einfach ganz anders. Und das habe ich, Pastor Georg und unsere Pastorin Irina kennengelernt. Nein, sie wollen genau das Gegenteil. Sie wollen das, was in dir steckt, wollen sie rausbringen. Und das ist hier letztendlich, Glory Life steht auch da dafür, dass Menschen einfach hervorkommen, dass neue Leiter hervorkommen, dass das, was in dir ist, einfach herauskommt. Und das ist eine Mentalität, die letztendlich auch jeder Leiter hier bei Glory Life hat. Zumindest habe ich so erfahren, oder mir ist noch nichts Gegenteiliges letztendlich aufgestoßen, wo einfach dieser Spirit da ist. Wir wollen das, was in dir ist, hoch. Wir wollen das, was in dir ist, muss raus. Ja, weil wie ich auch letztes Mal gesagt habe, es ist Zahnrad in Zahnrad. Wir sind ein Leib. Jeder hat was von Gott bekommen. Wenn du deinen Stand nicht einnimmst, wenn du das nicht einnimmst, dann fehlt ein Zahnrad, dann funktioniert es schon nicht mehr so gut. Und deswegen bist du wichtig, dass du hier bist. Und deswegen bist du wichtig, dass es auch rauskommt, was in dir ist. Bin ich auch ein bisschen abgeschweift. Genau. Ich war beim Kinderdienst, dass ich da angefangen habe, und letztendlich ist es so, wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dir auch immer mehr letztendlich auch geben. Also er wird dir immer mehr auch zumuten, und auch das durfte ich hier erfahren. Ja, ich habe im Kleinen angefangen, ich war treu, und es kam immer wieder was drauf. Es kam immer wieder eins drauf, und wäre am Anfang gleich alles draufgekommen, wäre ich überfordert gewesen. Auch das muss ich sagen. Und das ist ein super Ding, wie es Gott letztendlich macht, wie es aber auch hier dann gelebt wird. In Lukas 16, Vers 10 heißt es noch, wer im Kleinen treu ist, dem wird auch das Größere anvertraut werden. Und deswegen möchte ich dich einfach auch heute wieder ermutigen, fang einfach an. Und wenn du denkst, es ist der kleinste Dienst, den es überhaupt gibt, Gott sieht es anders. Gott sieht es ganz anders. Es ist alles ein großer Dienst. Und wenn es für dich klein erscheint, sei einfach treu, geh weiter und du wirst merken, wie dein Weg anfängt und wie er immer größer wird. Genau, du brauchst auch keine hundertprozentige Sicherheit, um loszugehen. Gott lenkt einen fahrenden Zug leichter als einer, der steht. Ja? Also es ist einfach einfacher, was es in Bewegung ist, zu lenken, als irgendwas, was steht. Das merkst du auch, wenn du keine Servolenkung hast, dann ist es leichter, wenn du ein Auto hast, das fährt, das zu lenken, als wenn du ein Auto hast oder wenn du nicht fährst und stehen bleibst, dann tust du dir ziemlich schwer beim Lenken. Und so ist es auch bei Gott bei dir. Wenn du losläufst, kann er dich links und rechts lenken. Wenn du stehen bleibst auf deiner Couch und einfach nur nachdenkst, dann ist es ganz, ganz, ganz schwer. Dann denkt sich Gott wahrscheinlich, jetzt schicke ich ihm doch irgendwann mal die 1000 Engel mit der Trompete, damit er endlich mal von seinem Sofa hochkommt. Gott bestätigt deine Berufung auch durch andere Menschen. Und auch deswegen ist es so wichtig, in der Gemeinde zu sein. Weil auch da ist es wieder schwierig, wenn du irgendwo in der Welt unterwegs bist, auf deinem Sofa oder wo auch immer, dann ist es schwierig, eine Bestätigung zu bekommen. Beziehungsweise dann kann dir noch nicht mal jemand sagen, steh endlich auf, weil es ist ja keiner da. Genau. Berufung an sich ist auch nie eine private Angelegenheit zwischen dir und Gott. Berufung ist immer, da spielt immer der Leib eine entscheidende Rolle. Es kann keiner sagen, ich habe die Berufung und geht ganz alleine, nur Gott und er und wir zwei haben jetzt die Berufung, das zu tun. Das geht schief. Das geht hundertprozentig schief. Erstens hast du keinen Schutz. Zweitens hast du keine Anstoßmöglichkeiten. Die Leitung fehlt. Jetzt kannst du sagen, ja, der Heilige Geist ist in mir, er leitet mich und tut das. Ja, macht er schon. Ja, aber du wirst ihn irgendwann so nicht mehr hören, weil du dein eigenes Ding einfach machst. Das ist wie wenn du im Job immer das Gleiche machst, dann hast du irgendwann Scheuklapp und du siehst gar nicht mehr das Große und Ganze. Das ist für Sachbearbeiter und so weiter ganz gut, ja, aber wenn du dann höher gehen möchtest, sage ich jetzt mal, und eine gewisse Verantwortung haben möchtest, dann brauchst du einfach einen anderen Blick, weil sonst läuft es schief. Wenn du Sachbearbeiter bei Gott sein möchtest, ist es okay. Aber du bist zu was Höherem berufen. Du bist nicht zum Sachbearbeiter bei Gott berufen, sondern du bist was ganz, ganz, ganz Besonderes, wo Gott dich benutzen möchte. Und du bist nicht irgendeine Nummer, irgendwas, sondern du bist was Wertvolles und Gott braucht dich. Du brauchst auch die Sicht einfach von außen auf dich. Deswegen, wie gesagt, ist es die Gemeinde so wichtig. Was andere in dir sehen, ja, was du vielleicht selbst noch nicht siehst. Mir hat es auch geholfen, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt zu unseren Pastoren rennen muss, aber mir hat es auch mal geholfen, die Sicht einfach zu sehen, wo man mir dann mitgeteilt hat, was ist denn in mir? Einfach auch vielleicht nochmal als Bestätigung. Als Bestätigung, ja, das stimmt. Dass ich das in mir habe, das ist auch einfach nochmal wichtig. Und wir haben hier ja auch ein pastorales Team, wir haben Leiter und so weiter. Und ich denke, es ist auch einfach mal wichtig, auch für Leiter einfach auch mal Mitarbeitern zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, das sehe ich in dir, das ist super und so weiter. Einfach auch als Bestätigung nochmal, da einfach auch weiterzugehen. Es ist für uns alle, glaube ich, mal wichtig, auch immer wieder eine Bestätigung zu kriegen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Vielleicht sagt auch einer, da tust du dir so schwer, bist du sicher, dass du das möchtest, dass du da weitergehen möchtest in diesem Ding. Also letztendlich ist es auch wieder eine Führung von anderen. Oder vielleicht du siehst es noch gar nicht, dass du die und die Fähigkeiten hast, die und die Gaben hast. Und wenn dich da einfach mal jemand anspricht und sagt, hey, ich sehe dich jedes Mal, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendwo, ich sehe dich jedes Mal putzen und du lachst und du hüpfst und du tanzt da dabei, das ist ja echt dein Ding. Ja, vielleicht ist es dir selber noch gar nicht so aufgefallen oder im Kinderdienst, hey, du gehst so super mit diesen Kindern um, die fahren alle auf dich ab. Ja, war beim Joni der Fall. Ja, Joni hat zwar, glaube ich, schon gewusst, dass er auch da eine Gabe hat, aber wenn er es jetzt vielleicht noch nicht gewusst hätte, dann hätte es ihm vielleicht weitergeholfen. Genau, also es ist wichtig auch in der Gemeinschaft zu sein, um dass andere auch mal drauf schauen. Dann geistliche Leiter letztendlich haben auch eine Perspektive auf deinen Lebensweg. Also was ich vorher gesagt habe, auch mal ein Gespräch vielleicht suchen. Du musst nicht gleich immer zu den Pastoren rennen. Also einfach auch mal zu Leitern auch gehen, wo du auch Vertrauen hast und einfach auch mal fragen oder ja Gespräche einfach suchen, ein gewisses Mentoring, das bieten wir ja auch hier immer wieder an in verschiedenen Gruppen auch, dieses Mentoring. Natürlich ist es auch nicht verboten, also ich hoffe, wenn ich das jetzt sage, ist es okay, dass man auch mal zu unseren Pastoren geht und da mal nachfragt, wenn man komplett unsicher ist. Also auch das kann man natürlich tun. Ich wollte jetzt nur vermeiden, dass am Sonntag 300 Leute stehen und fragen, was jetzt ihre Berufung ist. Genau. Dann prophetische Worte. Gott bestätigt auch letztendlich durch prophetische Worte, was deine Gaben sind. Und da ist es aber auch ganz wichtig, das ist auch ein Unterschied zum Alten Bund, Gott bestätigt das letztendlich, was er dir ins Herz gelegt hat. Er sagt jetzt nicht, und ab heute bist du keine Ahnung was, ohne dass du es irgendwo im Herzen hast. Also wenn über dir ein prophetisches Wort ergeht, gerade auch was deine Gaben, deine Leidenschaft, deinen zukünftigen Weg angeht und du hast es überhaupt nicht in dir, dann war es einfach mal nicht von Gott. Dann tu es erstmal wieder zur Seite. Vielleicht ist es in 10 Jahren wieder dran, wer weiß es. Ja, vielleicht braucht es einfach auch noch Zeit. Aber für diesen Augenblick tu es einfach weg, wenn du mit gar nichts anfangen kannst oder wenn es eigentlich dir noch Angst macht, dann ist es zu diesem Zeitpunkt nicht dran und dann tu es einfach weg. Ja, nimm das Gute, nimm das, was da ist, aber es muss mit deinem Herzen, mit deinem Inneren vereinbar sein. Wenn du innerlich, wenn das innerlich bestätigt wird, dann ist es super gut. Ja, dann genial, dann geh weiter auf diesem Weg. Gut. Genau. Dann Berufung wird auch sichtbar durch Frucht. Frucht ist wirklich ein verlässlicher Kompass, kann man so sagen, ja. Wo du siehst, dass es aufblüht, dass andere ermutigt werden, dass sie Hilfe bekommen, dass irgendwas wächst, ja, da kannst du davon ausgehen, geh weiter. Geh weiter auf diesem Weg, weil es trägt Frucht, es bringt Frucht. Das heißt, wenn du auf dem richtigen Weg bist und du Wüste um dich herum hast und das ein paar Jahre lang, dann solltest du dir überlegen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Es heißt nicht, und das will ich auch klar betonen, dass wenn du auf diesem Weg bist und mal Herausforderungen kommen oder es mal vielleicht nicht so klappt oder was weiß ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, du fängst mit einem Glory-Haus an und da sind nicht gleich von Anfang an 20 Leute und vielleicht auch nach 2, 3, 4, 5 Wochen sind immer noch keine viel, also mehr als einer da, sage ich jetzt mal, dann heißt es noch nicht, dass es nicht gut ist oder dass es nicht Gottes Wille ist. Wenn nach 10 Jahren immer nur noch einer da sitzt, dann würde ich mir irgendwann mal überlegen, ob Glory House vielleicht das Richtige für dich ist. Gott möchte die Intention von Gott. Was ist die Intention von Gott? dass wir rausgehen, den Himmel auf die Erde bringen, dass wir Menschen heilen, Menschen zu Jesus bringen, die Botschaft verkünden, Leute lehren, sie ermutigen und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht was Sichtbares. Das heißt, es trägt Frucht. Wenn du wirklich jetzt der Meinung bist, das ist genau meins und du hast über Jahre hinweg keine Frucht, dann geh bitte nochmal ins Gebet. Weil dann stimmt irgendwas nicht. Also, ja, müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren oder ausformulieren. Geh einfach nochmal ins Gebet und frag wirklich Gott, ist es der richtige Weg für mich? Das wäre genauso, wie wenn der Pastor oder die Pastoren jetzt hier stehen würden und seit 10 Jahren sind 5 Gottesdienstbesucher. Es ist gut für die 5, ja, aber wenn es keine Vermehrung da ist und die 5 immer noch gleich sind wie vor 5 Jahren, dann würde ich mich mal die Frage stellen, trauen, ist es hier wirklich gut und ist es hier von Gott? Ja? Das heißt nicht, also wie gesagt, man darf es nicht gleich in irgendwas ausarten lassen. Jetzt ist einer weniger da, oh, jetzt läuft irgendwas schief. Nein, das dürfen wir auch nicht so in dieser Art sagen. Aber es sollte eine Frucht erkennbar sein in dem Ganzen. Und so sollte es auch in deinem Dienst sein. Und so sollte es auch bei dir persönlich sein. Wenn du seit 5 Jahren nicht gewachsen bist, also gewachsen im Dienst, gewachsen in deiner geistlichen Dimension, dann solltest du dir auch mal die Frage stellen, irgendwas läuft schief, ich muss irgendwas anderes tun. Vielleicht brauchst du mehr Hunger, vielleicht musst du mehr in der Bibel lesen, öfters in Gottesdienst kommen, was auch immer. Ja, aber ein Leben ohne Frucht ist nicht das, was Gott möchte. Jesus hat den Feigenbaum verflucht, weil er keine Frucht getragen hat. Heißt jetzt nicht, dass du verflucht bist, auch das nochmal für alle. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Für alle die es dann gleich, ja. Nein, heißt es nicht. Aber trotzdem, wenn es über eine gewisse Zeit geht und du siehst einfach keine Frucht, überleg dir, geh ins Gebet. Der Heilige Geist wird es dir offenbaren. Oder hör einfach mal auf deine Mitmenschen in der Gemeinde um dich herum. Auch da spricht Gott durch sie. Genau. Wenn du auch zurückblickst, wirst du auch immer wieder sehen, wenn du auf dem Weg bist, was Gott durch dich bewirkt hat. Und es können Kleinigkeiten sein. Gott muss nicht gleich diesen Sachen machen oder ja, wir streben danach, ist auch super, unser Herz geht danach, unser Hunger geht danach, aber schon allein, wenn du siehst, wenn du zurückblickst und du denkst, wow, ich habe doch vor 2-3 Monaten für den gebetet und jetzt kann er schon wieder lachen oder jetzt ist er viel freier, dann ist es schon wow, wo ich sag, da ist was passiert. Es muss nicht gleich immer das Riesending sein, ja? Oder wenn jemand kommt und sagt, hey, das war jetzt super, dass du für mich gebetet hast, ich fühle mich schon viel freier, dann ist es auch schon eine Frucht, wo wir sehen. Beim Putzdienst, ich nehme mal wieder Putzdienst, aber da sieht man das gleich, ja? Wenn hier sauber ist, dann ist es auch schon was passiert ist, wo man nicht sagen kann, da ist nichts passiert, weil ich freue mich, wenn ich hier reinkomme und nicht über Müllhalde laufen muss, zum Beispiel, ja? Genau, also wie gesagt, wenn du merkst, es hat der anderen Person schon gut getan in irgendeiner Form, da hat sich schon ein bisschen was verändert, dann ist das schon ein Anzeichen dafür, du bist auf dem richtigen Weg. Was wir vorher gehört haben, ich weiß nicht mehr den Name, aber der hat für 1000 Leute gebetet, da ist nichts passiert, ja, haben wir gehört, kann er jetzt auch sagen, oh, bei 999, ich höre jetzt auf, es ist keine Frucht da. Deswegen meine ich, du brauchst schon auch die Führung vom Heiligen Geist. Wenn du dieses Ziehen weiter hast, ja, dann geh bis zum 1000., dann geh bis zum 1001. Das heißt, ab und zu versucht uns auch der Teufel abzuhalten und zu sagen, hey, das bringt nichts, das ist nichts, da müssen wir dranbleiben. Sagst du jetzt, ja, was, einmal sagt er so, einmal sagt er so. Ja, ich kann dir nicht genau die Linie sagen. Es ist einfach schwierig, diese Linie zu sagen. Deswegen komme ich immer wieder zurück. Du brauchst die Führung vom Heiligen Geist. Du brauchst die Gemeinschaft hier. Du brauchst den Zuspruch. Du brauchst das alles. Deswegen ist es so wichtig. Deswegen sitzen wir hier. Deswegen treffen wir uns jeden Sonntag. Deswegen sprechen wir miteinander und gehen nicht stumm rein und stumm wieder raus. Deswegen haben wir die Gemeinschaft. Das will ich einfach damit sagen. Wir brauchen dieses Ganze. Deswegen mach's nicht alleine, weil dann kommst du genau in solche Dinge rein. Boah, ich bin total auf dem richtigen Weg, dabei bist du total schief, ja. Oder es klappt eh nicht, obwohl es eigentlich, wenn du noch dreimal das machen würdest, wird es klappen. Dafür brauchst du die Gemeinschaft, die dich aufbaut, dir die Worte gibt und so weiter. Genau. Ein anderer Punkt ist noch, du wirst merken, wenn du dienst, dass Berufung dir, wenn du da reingehst, dass Berufung dir Kraft gibt. Sie saugt dich nicht aus. Wenn du immer mit dem Ding, dass du es nicht aus dir heraus machst, aber Berufung, wenn du richtig in der Berufung gehst, geführt vom Heiligen Geist, also das heißt an der Quelle angeschlossen, dann gibt dir die Berufung auf Dauer mehr Kraft, als dass es dich aussaugt. Das heißt nicht, dass es nicht mal anstrengend sein kann oder dass du sagst, boah, jetzt ist gerade schon ein bisschen viel und so weiter, ja, oder dass du mal deine Seele auch mal sagst, boah, so ein Tag Ruhe wäre jetzt auch oder würde jetzt auch mal gut, das heißt das gar nicht. Aber so auf Dauer gesehen gibt dir die Berufung mehr, als dass sie dir letztendlich raussaugt. Auch das ist ein Zeichen letztendlich, dass du in deiner Berufung drin bist. Zusammengefasst kann man auch sagen, wenn wir da mal kurz die Folie einblenden. Genau. Das sind also nur Beispiele. Also bitte auch da nicht, das ist nicht Gesetz steingemeißelt, ja, sondern wie wird Berufung sichtbar? Das heißt, in dir drin ist eine tiefe Freude, eine Erfüllung. Also wenn du deine Berufung machst, wenn ich hier predige, ja, dann habe ich eine Erfüllung. Es erfüllt mich, ja, und ich habe Freude dran. Sonst würde ich nicht dabei lachen, sonst würde ich dabei heulen. Genau. Du merkst auch, wenn Herausforderungen kommen, auch wenn sie, wenn sie anspruchsvoll sind, wenn deine Seele auch mal ein bisschen rebelliert, aber du hast trotzdem so einen tiefen Frieden in dir. Gott ist da, es wird gut. Ja, auch das ist ein Punkt, wo du sagst, ja, ich gehe in meiner Berufung. Auch das Thema, wenn du in deiner Berufung gehst, diese Klarheit, du kriegst immer mehr Klarheit auch drüber. Umso weitere Schritte du gehst, desto klarer wird's auch, wo Gott dich hinführt. Also zum Beispiel, nochmal mein Beispiel, wo ich hier reingekommen bin. Ja, ich hatte schon so, ich will irgendwann predigen und ich würde gern, das war so mein Traum, aber mein Traum war jetzt auch nicht, hier reinzugehen und sofort zu predigen. Also das muss man auch sagen. Aber es hat sich immer klarer rausgestellt. Ich war im Kinderdienst, ich war im Intensivabend, ich durfte immer weiter predigen. Und irgendwann kam immer mehr der Wunsch auch in mir, ich möchte irgendwann auch mal predigen, auch mal am Sonntag. Ja? Und irgendwann hat sich dieser Wunsch erfüllt. Dann waren es am Anfang 5 oder 10 Minuten, was ich mal predigen durfte sonntags. Ja, und irgendwann, mehr hätte ich auch am Anfang gar nicht gekonnt, aber irgendwann, wo ich dann gemerkt habe, hey, es geht auch noch besser, durfte ich dann auch mal einen ganzen Sonntag zum Beispiel predigen. Und da kam dieser Wunsch. Und so kriegst du immer mehr Klarheit auch in deiner Berufung, da weiter reinzugehen und tiefer reinzugehen. Deine Überzeugung wächst auch letztendlich immer mehr. Ja, genau das ist es. Da möchte ich tiefer rein, da möchte ich noch mehr. Dann die Leidenschaft bleibt, auch wenn es schwer wird. Auch das ist klar. Also dieses Brennen in dir, wenn du die Berufung hast, dieses Brennen in dir verlischt nicht. Es wird vielleicht mal überdeckt mit irgendwelchen Herausforderungen, aber dieses tiefe Brennen, das bleibt. Dieses tiefe Brennen bei mir zum Beispiel, auch wenn es mal anstrengend war und so weiter, aber dieses tiefe Brennen, weiterzugehen, für Gott weiter zu brennen, weiter in meinen Diensten zu gehen, predigen oder was auch immer, ja, da einfach weiterzugehen danach, diese Leidenschaft war immer da. Und ich hatte auch herausfordernde Zeiten, einen Job nebenher, Kinder, und ich stand auch ab und zu und dachte mir, ja, ich könnte es mir jetzt auch leicht machen und einfach mal das andere wegtun, aber es war diese Leidenschaft, die mich angetrieben hat. Es war dieser innere Hunger. Es war Gott in mir, der gesagt hat, komm, weiter, weiter. Da hören wir jetzt nicht auf, wir machen jetzt hier keinen Stillstand, sondern wir gehen weiter. Genau. Dann von außen, wie gesagt, andere berichten zum Beispiel von Veränderungen. Auch das habe ich mitbekommen. Ja, am Anfang, wo ich das erste Mal geprägt war, sagt man vielleicht noch gut. Ja, war schon okay. Gedacht haben sie vielleicht, gut, dass aufgehört. Nein, wahrscheinlich nicht, hoffe ich nicht. aber trotzdem kriegt man eine Veränderung rein. Ja? Man verändert sich auch und das kriegt man auch immer wieder gespiegelt, ja? Dass man zum Beispiel wächst, dass es tiefer geworden ist, dass vielleicht auch mehr Liebe da ist oder was auch immer, ja? was du auch feststellst, dass du es besser machst. Es ist eine Veränderung da und deswegen ist es auch immer so wichtig und nochmal der Ansporn an uns alle, teilt wirklich auch die guten Sachen mal mit den anderen. Also wenn ihr was seht, was jemand, was vielleicht vor 10 Monaten noch nicht gut gemacht hat und heute viel, viel besser macht, dann sagt's ihm auch. Das ist wirklich eine tolle Ermutigung. Es stärkt einen auch persönlich, da weiterzugehen. Also mir hat es immer wieder geholfen, auch weiterzugehen und zu sagen, ja, vielleicht waren 2, 3 Dinge noch nicht so gut, aber es hat trotzdem jemanden angesprochen, also gehen wir weiter. Es war nicht umsonst. Und wenn nur eine Person drin gesessen hat, die es gefallen hat, dann war es nicht umsonst. Genau. Dann von außen auch nochmal gesehen, Türen öffnen sich, aber das habe ich schon erklärt. Na, du gehst weiter rein. Und ja, vielleicht auch noch ein anderer Hinweis. Du wirst immer öfter auch darauf angesprochen. Ja, auch das habe ich auch erlebt, wenn Leute dich immer mehr ansprechen. Hey, Kinderdienst wäre doch echt super für dich, du gehst gut mit den Kindern um. Wenn das 10 zu dir sagen, dann solltest du dir vielleicht mal überlegen, ob vielleicht doch Kinderdienst gut für dich wäre und ob du da vielleicht deinen Dienst drin hast. Genau. Jetzt ist meine Zeit. Ich hätte noch 4 Minuten. Ja. 4 Minuten, da muss ich schnell reden. Ich kürze es ab. Ich habe mir eigentlich noch 3 rausgesucht. Ich habe mir einen Reinhard Bonnke rausgesucht, ich habe mir die Katrin Kuhlmann rausgesucht und ich habe mir einen Smith Wigglesworth rausgesucht. Und ich wollte euch eigentlich kurz erzählen, wie die zu ihrer Berufung gekommen sind und dass wir uns gar nicht so viel Gedanken machen müssen und die großen Couch-Sessions machen müssen über unsere Berufung, sondern Gott führt. Ich kürze es jetzt ab und vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ich möchte aber die Ergebnisse kurz mitteilen, weil ich glaube, die sind noch ganz wichtig heute. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du musst kein Studium haben, du musst nicht, was weiß ich, alles gemacht haben. Wenn du für was berufen bist, kannst du davon ausgehen, dass Gott dich qualifiziert. Mit allem, was du brauchst. Beispiel Smith Wigglesworth, der war überhaupt nicht berufen, qualifiziert. Entschuldigung. Der war überhaupt nicht qualifiziert. Der konnte nicht mal lesen. Der war Analphabet. Der war der Letzte überhaupt, der da dafür qualifiziert gewesen wäre. Und trotzdem war er berufen. Und er hat starke Wunder vollbracht. Und er hat Menschen zu Jesus geführt und es war einfach genial. Ja. Genau. Dann der nächste Punkt ist, alle letztendlich von denen und ich glaube wir auch, wir müssen immer durch eine Phase des Gehorsams gehen. Eine Phase auch vom, dass es stirbt, dass Gott durch uns wirken kann. Und dieses Gehorsam ist, er testet uns im Kleinen und er baut es immer weiter auf. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht sagen, das war eine Kleinigkeit, sondern Gott guckt schon nach Kleinigkeiten und er gibt uns immer mehr und mehr und mehr. Also sei im Kleinen treu, sei im Kleinen gehorsam und geh da wirklich weiter und du wirst sehen, wie immer mehr von Gott auch dazukommt. Wenn du Umwege oder Niederlagen erlebst oder auch mal Wartezeiten, ja, dann wirst du genau dort geformt. Du kannst nicht sagen, wow, das hätte ich mir sparen können. Man denkt oft, man hätte sich sparen können, aber oft ist es so, wenn man rückblickend guckt, hat einen das genau geformt. Katrin Kuhlmann hat aus ihrer Sicht den falschen Mann geheiratet und sie sagt, es war der größte Fehler ihres Lebens. Aber genau danach hat sie gesagt, Katrin Kuhlmann ist gestorben, Gott lebt du durch mich. Sie hat ihr ganzes Leben komplett hingelegt und hat es Gott gegeben. Man kann sagen, rückblickend, oder sie sagt rückblickend, es war ihr größter Fehler. Die Frage ist, wenn sie es nicht getan hätte, diesen Umweg, ob es dann trotzdem so gekommen ist. Vielleicht hätte Gott auch eine andere Situation benutzt, aber Gott benutzt alles, auch wenn wir einen Umweg gehen, zu unserem Guten, lässt uns wachsen, und wenn er uns irgendwie formen muss, ja, dann benutzt er das da dazu, um uns zu formen. Also es ist nichts letztendlich umsonst, und wenn du jetzt vielleicht 60 Jahre lang Mist erlebt hast und geformt wurdest, dann steig heute ein und sag, es geht los. Es geht los. Es geht los. Es war nicht umsonst. Es war nicht für die Katz, sondern ich wurde geformt. Es war vielleicht nicht angenehm, aber Herr, jetzt geht's los. Genau. Letztendlich kann man auch sagen, dass, denn ich weiß nicht, wo ich den Satz her habe. Ich habe ihn, glaube ich, irgendwo rausgeklaut. Ich bin so ehrlich. Alle blieben nicht nur bei der Berufung, sie blieben bei dem, der beruft. Und den fand ich einfach gut. Sie blieben nicht in dem, wow, ich bin so cool, das ist meine Berufung, sondern sie blieben vom Herzen her immer bei dem, der beruft. Und nur so kann es funktionieren. Genau, vielleicht gehen wir nächstes Mal die nochmal durch. Ich hätte jetzt auch nochmal eine kleine Übung. Aufgrund der Zeit überspringe ich das jetzt alles, aber ich möchte zum Schluss einfach nochmal mit uns beten. Deswegen lasst uns nochmal aufstehen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du einen Plan hast für jeden Einzelnen. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen kennst, von Kopf bis Fuß, sein Inneres. Du hast uns erschaffen. Du kennst die Gaben, du kennst die Träume, du kennst die Geschichte auch von jedem Einzelnen, die hinter einem liegt. Du kennst aber auch die Zukunft, was bei uns ja vor uns noch liegt, Herr. Du kennst alles, du kennst unsere Herzenswünsche, du kennst unsere Leidenschaften, du kennst unsere Gaben. Du allein kennst besser, du kennst uns du kennst uns besser als teilweise wir uns selber. Und deswegen, Herr, ja, legen wir unsere Berufung heute in deine Hände. Und wir danken dir, Herr, dass du uns den nächsten Schritt zeigst, wo wir gehen sollen. Wir danken dir, Herr, dass wir auf dem Wasser gehen dürfen und keine Angst haben müssen. Wir danken dir, Herr, dass du uns führst und lenkst, indem wir vorwärts gehen. Wir danken dir, Herr, dass heute Abend auch für jeden Einzelnen neue Räume da sind, die aufgeschlossen werden, dass neue Türen aufgehen, dass wir tiefer reingehen, dass wir weiter reingehen. Wir danken dir auch für neuen Hunger. Ich setze neuen Hunger frei, neue Leidenschaft, wirklich diese Leidenschaft, die dir ist. Ich sage, neues Brennen für diese Leidenschaft, Herr. Und wir wollen dir vor allem vertrauen, Herr. Und so danken wir dir, Herr, dass wir vorwärts gehen dürfen, dass du mit uns bist, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand neben dir, jetzt geht's los. Halleluja, jetzt ist deine Zeit, Amen. Ja, ich glaube, das kannst du mitnehmen, auch von diesem heutigen Abend. Da ist Schwung für dein Leben, da ist Aktivität, da ist, ja, es geht vorwärts, da britzelt's, da sind neue Schritte für dich, da sind Dinge für dich vorbereitet. Epheser 2, Vers 10, die guten Werke sind bereits vorbereitet, dass du nur in ihnen wandeln brauchst. Halleluja. Also lass dich nicht abhalten, diese Schritte zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Du darfst den Heiligen Geist fragen, was du geben sollst. Was ist das Saatkorn, das du heute Abend säen darfst? Frag ihn und er wird zu dir reden. Das ist dein nächster Schritt. Du wandelst in den vorbereiteten Werken. Er redet zu dir, wenn du dich ausstreckst, wenn du ihn bittest. Du hast jetzt die Gelegenheit, ihm darin zu folgen und ihm darin gehorsam zu sein. Also tu das, was er dir zeigt. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet. Hier vor Ort geht man die einmal durch und du kannst in bar oder mit der Verpflichtungserklärung geben. Also lasst uns durchgeben. Und während ihr es durchgebt, lese ich euch noch einen Bericht vor aus einem Glory House Osterburken, schreibt von einem Abend, das war jetzt das letzte Glory House, schreiben hier, und das ist wirklich stark einfach, allein diese Beschreibung einfach dieses Abends hat mich total aufgebaut. Sie schreiben hier, als wir mit der Lobpreisleiterin gestern vor dem Glory House gebetet haben, spürten wir eine sehr starke Einheit. Einer hat mitgeteilt, was er gerade sieht und empfindet, und es stellte sich heraus, dass die anderen zur gleichen Zeit genau das Gleiche gesehen und wahrgenommen haben. Das hat uns schon von Anfang an sehr ermutigt. Die Liebe des Vaters war dann sehr stark unter uns spürbar. Sie fühlte sich wie eine dicke Substanz an, die den ganzen Raum erfüllte und jeden Einzelnen umhüllt hat. Viele Glory House Teilnehmer haben geweint, weil sie so tief von der Liebe berührt wurden. Eine junge Frau war so von dieser Liebe ergriffen, dass sie gar nicht bemerkte, dass wir mit dem Lobpreis eigentlich schon aufgehört hatten. Ganz leise sang sie weiter das, was sie vom Geist bekommen hatte, und brachte dem Vater ihre Dankbarkeit dar. In diesem Moment wurde es im Raum ganz still, sodass jeder ihre Worte hören konnte. Diese Dankbarkeit erfüllte den Raum so sehr, dass wir schließlich wieder gemeinsam anfingen, im Singen zu danken. In diesem Moment hatte ich den Eindruck, dass der Herr Augen heilen möchte. Zwei Personen wurden dabei besonders berührt. Bei der einen Person waren die Augen vorher oft tränend, und das hat sich stark gebessert. Die andere Person schaute ins Licht und bemerkte, dass die Punkte vor ihren Augen zunächst weniger wurden und schließlich ganz verschwanden. Was für eine Gnade. Danke, Vater. Halleluja. Preist den Herrn. Das hat mich einfach begeistert, weil das ist Glory House. Die Glory im Haus. Amen. Das ist das, was wir wollen. Die Glory im Haus. Halleluja. Preist den Herrn. Und hier ist auch noch zur Ermutigung, wirklich dich draufzustellen und dran zu bleiben, was Gott sagt. Am Montag nach der letzten Konferenz, berichtet eine Glory House Teilnehmerin, bin ich mit sehr starken Kopfschmerzen aufgewacht. Als ich gerade beschloss, eine Tablette einzunehmen, erinnerte mich der Geist Gottes an eine Aussage, die David Herzog während der Konferenz machte. Er sagte: Wir haben den Namen Jesus, aber oft sprechen wir im Namen Jesus so dahin, gedankenlos oder gewohnheitsmäßig. Es macht jedoch einen Unterschied, wenn man sich mit dem Namen Jesus verbindet. Schmerzgeplagt, wie ich gerade war, machte ich mich mit dem Namen Jesus ganz bewusst eins, proklamierte, dass sein Name über jedem Kopfschmerz, Wetterfühligkeit und Migräne steht. Im selben Moment verließ mich die Attacke und ich war sofort schmerzfrei. Welch ein gewaltiger Name. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Sei ermutigt, stell dich drauf, preis den Herrn. Der Name Jesus hat Kraft.